Nochmal. Hallo. Hallo. Wir sind's wieder, die Dummen aus Du Deutschland. bist auch im Schuh. Wir machen wieder dummen Content. Ja. Yeah, good. Hallo. Hallo. Keine Ahnung. Merci beaucoup. Konnichiwa. Hör auf. Annyeonghaseyo. Hör auf. Warum? Weil wir sind in Afrika, in Deutschland. Chingchachong. Hä, Nein. so geht doch Begrüßung aus China. Chinesisch, nicht China, Chinesisch. Chinesisch. Chinesisch. Ja, sorry, ich bin gerade. Chinesisch. So, und Yannick isst gerne Döner mit Falafel. Müsst ihr unbedingt alle ausprobieren, ist richtig lecker. der wieder random Scheiße mit uns. Mein Vater sieht wie Otto Kalbern aus. Digga, wir lachen wieder nur so im Müll. So, tschüss. Was für Schö. Tschüss. Du hast einen Ma. Furry in deiner Galerie. Wo? Das ist Playboy Carti. Ach Das ist so. Playboy Carti. Sie ist ein Ja, Furry. sah aus wie ein Furry. Sie sagt, Playboy Carti Furry. Ach, du heilige Scheiße.